Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVJK in der Schweizerischen Eidgenossenschaft wurde ernannt. Laut dem Erlass des Präsidiums der Obersten Volksversammlung ist Han Daesung der neue Botschafter.